Chile wurde im Jahre 1942 auserwählt, Nayuda zu werden. In Zusammenhang damit muss ich mich an einen aufschlussreichen Ausspruch Leonard Bernsteins erinnern, den er nach dem Triumph Salvador Allende's bei den chilenischen Wahlen im Jahre 1970 machte. Der mit einer in Chile geborenen Frau verheiratete Dirigent und Komponist war in Wien in das Palais Schönburg eingeladen. Die Prinzessin Lilli Schönburg gab mir einen Abschiedsempfang, da ich aus der Diplomatie ausschied und die chilenische Botschaft in Österreich verließ. Es war Anfang 1971. Bernstein sagte zu mir: "Sie kehren also nach Chile zurück? Grüßen Sie den Juden." Dieser Ausspruch war so erstaunlich, dass ich mich entsinne, ihn gefragt zu haben: "Welchen Juden?" Und er antwortete, indem er eine weit ausholende Bewegung mit der Hand machte: "Es sind doch alles Juden." Diesen kabbalistischen Ausspruch eines Juden habe ich ebenfalls nicht vergessen. Am 16. Mai 1942 wurde in der Mundo Israelita, die Welt der Israeliten, die in Buenos Aires herauskommt, Folgendes veröffentlicht: "Unter den im Jahre 1938 genannten Ländern, die als geeignete Gebiete für die Errichtung des neuen jüdischen Staates, genannt Nayuda, betrachtet wurden, befand sich auch Chile. Der Plan wurde von Josef Hefter aus New York gefördert, der tausende von Broschüren über dieses Thema herausgegeben und auch andere mögliche Zufluchtsorte ausgegeben hat. Der Krieg brachte eine Veränderung der Pläne mit sich und die Juden konnten sich Palästinas und Jerusalems bemächtigen." Selbst auf die Gefahr hin, anekdotenhaft zu wirken, möchte ich noch an eine andere bezeichnende Gegebenheit erinnern, die im Zusammenhang steht mit dem Schicksal, das Richard Nixon von den Juden zugedacht worden war, dem sie seine verdeckte antijüdische Einstellung nicht verzeihen konnten, was ja auch im Falle de Gaulle zutrifft. Während meiner Wiener Amtszeit, anlässlich eines meiner ersten protokollarischen Besuche beim jüdischen Ministerpräsidenten Österreichs Kreisky, erklärte mir dieser ohne Umschweife außerhalb der förmlichen Gespräche, die wir ja bereits beendet hatten, wobei ich sicherlich nicht die geeignetste Person war, so etwas zu hören: "Nixon musste als Präsident der Vereinigten Staaten gehen. Man musste ihn entfernen, denn er hat mit Public Relations regiert." Diese Erklärung überraschte mich, da es sich hier ja um einen Staatschef handelt, der von einem anderen Staatschef sprach, dem der mächtigsten Nation der Welt, wie man sich nicht ohne Ironie zu sagen angewöhnt hat, da sich diese Nation ja noch niemals selbst regiert hat. In diesem Augenblick wurde mir vollkommen klar, dass Nixon verloren war und dass sein Sturz in sein schmachvolles Ende nur eine Frage der Zeit war. Der mächtige Kreisky gab diese Erklärung unverhohlen an den Botschafter eines der Länder der sogenannten Dritten Welt in voller Absicht ab, damit sie mitsamt ihrem Schlüssel weitergegeben würde und an genau dem Punkt in meinem Lande ankäme, den er freilich besser kannte als ich. Aus augenscheinlicher Unkenntnis dieser Probleme kann der russische Schriftsteller Solzhenitsyn, den Skorzeny als einen der tapfersten Männer bewundert, bei einem vor amerikanischen Syndikaten in New York gehaltenen Vortrag es nicht begreifen, dass es Kapitalisten aus den USA, die Multinationalen sind, die eng mit dem sowjetischen Marxismus zusammenarbeiten, um in Russland und den anderen Satellitenstaaten die Sklaverei aufrechtzuerhalten, indem man diesen durch riesige Schenkungen von Weizen zur Hilfe kommt, womit sie weiterhin das Scheitern des landwirtschaftlichen Kollektivismus verschleiern können. Und sie liefern ihnen außerdem eine höchst fortgeschrittene Technologie, damit sich dadurch ein auf allen wesentlichen Gebieten der Wirtschaft und der Humansoziologie wirkungsloses Regime über Wasser hält. Auf diese Weise kann dann der Bolschewismus seine Energien für die Rüstungsindustrie einsetzen. Ist es möglich, dass Solzhenitsyn die Helfershelfer des oberen Unbekannten, des sogenannten Fürsten der Sklaverei, noch nicht erkannt haben sollte? Der Gott der Verlierer wird gerecht werden. Alle intellektuellen und religiösen Strömungen im Dritten Staat sind rationalistisch. Das trifft auch auf den Protestantismus mit seinen engen Verflechtungen zur Freimaurerei zu. Er ist eine wirksame Ursache der modernen Technologie und Mechanisierung. Das Gleiche trifft zu auf die Philosophie und die Wissenschaft. Man möchte einen Glauben machen, dass eine materialistische Chemie ihren Ursprung in der Alchemie habe, die eine einfältige und abergläubische Chemie das Produkt mittelalterlicher Unwissenheit gewesen sei. Man gibt vor, nicht zu wissen, dass die Alchemie jemals etwas mit der Chemie zu tun gehabt hat, wohl aber mit der spagirischen Medizin. In der großen Krise des Kali-Yuga sind alle Werte und Begriffe durcheinandergebracht worden. Das eingeweihte Rittertum der kämpfenden Mönche wird zu Berufsheeren im Kampf aller gegen alle, wobei die Offiziere und Soldaten im Dienste ehrgeiziger nationalistischer Bestrebungen stehen. Die kriegerische Einweihung gibt es nicht mehr. Man ist für sogenannte Menschenrechte, für die Gleichheit aller Menschen ganz entgegen dem ursprünglichen, kosmischen, göttlichen Gesetz. Man ist für die Demokratisierung, die Atomisierung im Gegensatz zu den wahrhaftigen, auf hierarchischer Rangordnung beruhenden geistigen Rechte. Für die deutschen Freimaurer, welche Ironie, gilt Hiram, der Erbauer des Tempels Salomons, als Verkörperung des Volkes, das den König Salomon vertreibt. Die Zerstörung der transzendenten, von oben gekommenen Autorität. Man muss sich die folgende Frage stellen. Wenn dieser Auflösungsprozess unter das verhängnisvolle Omen der Involution, der Verstofflichung fällt, wieso haben dann die Templer, die Rosenkreuzer und die Anhänger Hitlers geglaubt, ihn aufhalten, gegen den Strom des Schicksals ankämpfen zu können? Die Möglichkeit dafür muss wohl bestanden haben, denn auch die Gnostiker sowie Julian Aspotata hatten schon früher einen Versuch unternommen. Die Entropie mit ihrem Notausgang in einer höheren Energie, die Gegenentropie, die aus unbekannten Kraftfeldern in sie hereinbricht. Denn wir leben nicht in einer hermetisch abgeschlossenen Welt. Damit aber jene geistige Energie in die von der Entropie beherrschten Welt eindringen und Verfall und Tod überwinden kann, müssen solche halbgöttlichen Geister und Persönlichkeiten da sein, die sie aufzunehmen in der Lage sind und sie hier selbstlos und opferbereit zur Auswirkung kommen lassen. Es ist die Arbeit von Göttern oder von Halbgöttern und wir können nicht wissen, ob sie schon einmal verwirklicht worden ist. Die geistigen Führer greifen nicht unmittelbar ein und sind bei ihrem Einwirken auf die Diesseitigen angewiesen, die häufig Opfer ihrer Leidenschaften oder bloßer mentaler Schöpfungen, Trugbilder des Geistes und des eigenen Ichs werden und die dann Schiffbruch erleiden. Andererseits verfügen jedoch die gegnerischen Kräfte über die nahezu unumschränkte Herrschaft, über die Schalthebel der Geschichte. Der Gott der Verlierer hat stets die außerordentliche Möglichkeit gehabt, sich in den Gott der Sieger zu verwandeln. In diesem Äon ist es ihm noch nicht gelungen. Eines Tages wird es ihm jedoch möglich werden, denn im Grunde genommen ist er der Stärkere, der Reinere und der Schönere.